Abschnitt 8 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage Walter Hartwrights in Clemens Inn zu London, Teil 10. Es wurde kein Wort weiter von uns gesprochen, während wir nach dem Hause zurückgingen. Miss Halcombe eilte sofort auf ihrer Schwester Zimmer und ich ging auf mein Atelier, um diejenigen von Mr. Fairleys Zeichnungen, welche ich noch nicht aufgeklebt hatte, zu ordnen, ehe sie anderen Händen übergeben würden. Gedanken, die ich bisher unterdrückt hatte, Gedanken, die meine Stellung schwerer zu ertragen machten als je, drängten sich jetzt mir auf, da ich allein war. Sie war verlobt und ihr zukünftiger Gemahl war Sir Percival Glyde, ein Mann im Range eines Baronets und Eigentümer von Gütern in Hampshire. Es waren Hunderte von Baronets in England und Dutzende von Güterbesitzern in Hampshire. Nach gewöhnlichen Beweisregeln hatte ich somit nicht den Schatten eines Grundes, um Sir Percival Glyde mit der verdächtigen Frage der Frau in Weiß in Verbindung zu bringen. Und dennoch brachte ich sie mit ihm in Verbindung. War es, weil er jetzt in meinen Gedanken mit Miss Fairley in Verbindung stand und Miss Fairley ihrerseits mit Anna Catherick seit jenem Abende, wo ich die unheildrohende Ähnlichkeit zwischen ihnen entdeckt hatte? Hatten die Ereignisse des Morgens bereits so sehr meine Nerven erschüttert, dass ich jeder Täuschung anheimfiel, welche ganz gewöhnliche Zufälle und Zusammentreffen in meiner Einbildungskraft hervorriefen? Ich kann es nicht sagen. Ich fühlte nur, dass, was sich zwischen mir und Miss Halcombe auf unserem Heimwege zugetragen, mich ganz seltsam ergriffen hatte. Das Vorgefühl einer unentdeckbaren Gefahr, die für uns alle in der Dunkelheit der Zukunft verborgen lag, regte sich stark in mir. Der Zweifel, ob ich nicht bereits ein Glied in der Kette von Ereignissen sei, die selbst meine herannahende Abreise von Cumberland nicht mehr zersprengen konnte, ob irgendeins von uns das Ende sah, wie das Ende wirklich sein werde, gestaltete sich immer finsterer in meinem Geiste. So bitter und schneidend das Leiden auch war, das mir das kummervolle Ende meiner kurzen, verwegenen Liebe verursachte, so schien es abgestumpft und geschwächt und durch die noch stärkere Ahnung von etwas Bevorstehendem, etwas unsichtbar Drohendem, das die Zeit über unseren Häuptern hielt. Ich war etwas über eine halbe Stunde mit meinen Zeichnungen beschäftigt gewesen, als an meine Tür geklopft wurde. Auf meinen Ruf öffnete sich dieselbe und zu meinem Erstaunen trat Miss Halcombe in das Zimmer. Ihr Auftreten war aufgebracht und erregt. Sie ergriff einen Stuhl, ehe ich Zeit hatte, ihr einen zu reichen, und setzte sich dicht neben mich nieder. »Mr. Hartwright«, sagte sie, »ich habe gehofft, dass für heute wenigstens alle unangenehmen Unterhaltungsgegenstände abgemacht seien, aber es sollte nicht so sein.« »Es ist irgendeine verstellte Büberei im Werke, um meine Schwester über ihre herannahende Heirat zu ängstigen. Sie sahen mich, den Gärtnerburschen, mit einem Briefe, der in unbekannter Handschrift an Miss Fairley adressiert war, ins Haus schicken? Gewiss. Jener Brief ist ein anonymer Brief, ein abscheulicher Versuch, Sir Percival Glyde in der Achtung meiner Schwester herabzusetzen.« Derselbe hat sie so ergriffen und beunruhigt, dass es mir nur mit größter Mühe gelungen ist, sie hinlänglich zu besänftigen, dass ich ihr Zimmer verlassen und hierher kommen konnte. Ich weiß, dass dies eine Familienangelegenheit ist, über die ich sie nicht zu Rate ziehen sollte und für die sie weder Teilnahme noch Interesse fühlen können. Ich bitte um Entschuldigung, Miss Halcombe. Ich fühle die allergrößte Teilnahme und das tiefste Interesse für alles, was Miss Fairleys Glück oder ihr eigenes betrifft. Es freut mich, Sie das sagen zu hören. Sie sind die einzige Person im Hause und außerhalb desselben, die mir raten kann. An Mr. Fairley ist bei seinem Gesundheitszustande und seinem Abscheu gegen jede Art von Schwierigkeit oder Geheimnis unnötig zu denken. Der Geistliche ist ein guter, schwacher Mensch, der außer dem einerlei seiner Amtspflichten von gar nichts weiß. Und unsere Nachbarn sind gerade die Art von gemütlichen Alltagsbekanntschaften, die man in Zeiten der Sorge und Gefahr nicht bemühen darf. Was ich zu wissen wünsche, ist dies. Soll ich sogleich diejenigen Schritte, die mir zu Gebote stehen, tun, um den Schreiber des Briefes zu entdecken? Oder soll ich warten und mich morgen an Mr. Fairleys Rechtsanwalt wenden? Es handelt sich um den Gewinn oder Verlust eines Tages, was vielleicht von großer Wichtigkeit ist. Sagen Sie mir, wie Sie darüber denken, Mr. Hartwright. Hätte nicht die Notwendigkeit mich bereits gezwungen, Sie unter sehr zarten Verhältnissen in mein Vertrauen zu ziehen, so wäre vielleicht selbst meine hilflose Lage keine Entschuldigung für mich. Aber wie die Sachen stehen, kann es doch gewiss nach allem, was zwischen uns vorgegangen ist, nicht unrecht sein, zu vergessen, dass Sie erst seit 3 Monaten unser Freund sind. Sie reichte mir den Brief. Derselbe begann plötzlich ohne alle Einleitung oder Anrede wie folgt. »Glauben Sie an Träume? Ich hoffe es um Ihrer selbst willen. Sehen Sie nach, was die Heilige Schrift über Träume und deren Enthüllungen sagt. Klammer auf, 1. Buch Moses 40, Vers 8, 41, Vers 25, Daniel 4, Vers 18 bis 25, Klammer zu, und hören Sie die Warnung, die ich Ihnen sende, ehe es zu spät ist. In letzter Nacht träumte mir von Ihnen, Miss Fairley, mir träumte, ich stünde innerhalb des Altargitters einer Kirche, ich auf der einen Seite des Altars und der Geistliche in seinem Priestergewande und mit dem Gebetbuche in der Hand auf der anderen. Nach einer Weile kam durch das Schiff der Kirche ein Mann und ein Weib auf uns zu, um getraut zu werden. Sie waren das Weib. Sie sahen in ihrem weißseidenen Kleide und ihrem langen Spitzenschleier so schön und unschuldig aus, dass mein Herz für sie fühlte und mir Tränen in die Augen kamen. Es waren Tränen des Mitleids, junge Dame, welche der Himmel segnen und anstatt wie die alltäglichen Tränen, die wir alle vergießen, aus meinen Augen zu fallen, wurden sie zu 2 Lichtstrahlen, die sich nach dem Manne hinzogen, der an ihrer Seite am Altare stand, bis sie seine Brust berührten. Die beiden Strahlen standen in Bogen wie 2 Regenbogen zwischen mir und ihm. Ich schaute an ihnen hin und blickte tief in sein innerstes Herz hinab. Das Äußere des Mannes, den sie heirateten, war schön genug anzusehen. Er war weder groß noch klein, ein wenig unter mittlerer Größe. Ein gewandter, rüstiger, munterer Mann, dem Ansehen nach ungefähr 45 Jahre alt. Er hatte ein bleiches Gesicht, war etwas kahl über der Stirn und den übrigen Teil seines Kopfes bedeckte dunkles Haar. Sein Kinn war ohne Bart, doch wuchs derselbe auf seinen Wangen und über seiner Oberlippe in einem schönen, reichen Braun. Seine Augen waren ebenfalls braun und sehr lebhaft. Seine Nase gerade und schön und zart genug geformt für ein Weib. Seine Hände ebenso. Von Zeit zu Zeit wurde er von einem trockenen Husten gequält und wenn er seine weiße rechte Hand zu seinen Lippen erhob, zeigte er auf der Rückseite derselben die rote Narbe einer alten Wunde. »Hat mir von dem rechten Manne geträumt?« »Sie wissen es selbst am besten, Miss Fairley. Lesen Sie jetzt, was ich unter der Außenseite sah. Ich flehe Sie an, lesen Sie es und ziehen Sie Vorteil daraus.« Ich schaute an den beiden Lichtstrahlen hin und sah in sein innerstes Herz hinab. Und siehe, es war schwarz wie die Nacht, und drin stand geschrieben mit den roten, flammenden Buchstaben, welche da sind, die Handschrift des gefallenen Engels, »Ohne Mitleid und ohne Reue. Er hat die Pfade anderer mit Jammer und Elend bestreut, und er wird den Pfad des Weibes an seiner Seite mit Jammer und Elend bestreuen.« Das las ich, und dann bewegten sich die Lichtstrahlen von da fort und deuteten über seine Schultern hin. Und da hinter ihnen stand ein Engel, der weinte, und die Lichtstrahlen veränderten zum 3. Mal ihr Ziel und deuteten gerade zwischen sie und jenen Mann. Sie dehnten sich auseinander, immer mehr auseinander und drängten euch beide voneinander. Und der Geistliche suchte vergebens nach dem Heiratsamte. Es war aus seinem Buche verschwunden und er schloss es und legte es in Verzweiflung von sich. Und ich erwachte mit tränenvollen Augen und klopfendem Herzen, denn ich glaube an Träume. Glauben auch Sie, Miss Fairley? Ich bitte Sie um Ihrer selbst willen. Glauben Sie, wie ich glaube, Josef und Daniel und andere in der Heiligen Schrift glaubten an Träume. Stellen Sie Erkundigungen über die Vergangenheit des Mannes mit der roten Narbe an der Hand an, ehe Sie das Wort sprechen, das Sie zu seinem elenden Weibe macht. Ich gebe Ihnen diese Warnung nicht um meiner, sondern um Ihretwillen. Ich fühle ein Interesse für Ihre Wohlfahrt, welches leben wird, solange ich atme. Die Tochter Ihrer Mutter hat einen weichen Platz in meinem Herzen, denn Ihre Mutter war meine erste, meine beste, meine einzige Freundin. Hier endete dieser seltsame Brief ohne irgendeine Unterschrift. Die Handschrift bot keine Aussicht auf einen der Schlüssel. Sie war in unsicheren, steifen Schönschreibbuchstaben auf blauen Linien geschrieben. Sie war matt und undeutlich und durch Flecken entstellt, aber hatte sonst nichts an sich, was sie auszeichnete. »Das ist nicht der Brief eines ungebildeten Weibes«, sagte Miss Halkamp, »und zugleich ist er zu unzusammenhängend, um von einer gebildeten Frau aus den höheren Ständen geschrieben zu sein. Das Erwähnen des Brautkleides und Schleiers und andere kleine Ausdrücke scheinen das Schreiben als von einer Frau herrührend zu kennzeichnen. Was denken Sie davon, Mr. Hartwright?« »Ich denke wie Sie. Es scheint mir nicht nur der Brief einer Frau zu sein, sondern auch einer Frau, deren Geist gestört sein muss«, meinte Miss Halkamp. »Er ist mir in demselben Lichte aufgefallen.« Ich antwortete nicht. Während ich noch sprach, hatte mein Auge auf dem letzten Satze des Briefes geruht. »Die Tochter Ihrer Mutter hat einen weichen Platz in meinem Herzen, denn Ihre Mutter war meine erste, meine beste, meine einzige Freundin.« Diese Worte und der Zweifel, der mir soeben in Bezug auf den Gemütszustand der Schreiberin des Briefes entschlüpft war, riefen, indem sie vereint auf meinen Geist einwirkten, einen Gedanken hervor, den auszusprechen oder auch nur im Geheimen zu hegen, ich mich buchstäblich fürchtete. Ich begann zu zweifeln, ob nicht am Ende meine eigenen Geistesfähigkeiten ihr Gleichgewicht zu verlieren anfingen. Es schien fast wie eine Monomanie, jedes seltsame Ereignis, jedes unerwartete Wort derselben verborgenen Quelle, demselben finsteren Einflusse zuzuschreiben. Ich beschloss diesmal zur Verteidigung meines eigenen Mutes und meiner eigenen Vernunft keine Entscheidung zu treffen, welche nicht deutlich durch die Tatsachen gerechtfertigt würde, und fest allem den Rücken zu wenden, das mich in der Gestalt von Vermutungen in Versuchung führte. Falls wir irgendwie Aussicht haben, die Person aufzufinden, welche dies geschrieben hat, sagte ich, indem ich Miss Halkamp den Brief zurückgab, so kann es nichts schaden, wenn wir jede Gelegenheit ergreifen, so wie sie sich bietet. Ich bin der Ansicht, dass wir den Untergärtner noch einmal über die Frau, welche ihm den Brief gab, befragen und dann unsere Nachfragen im Dorfe fortsetzen sollten. Aber erst erlauben Sie mir eine Frage. Sie erwähnten soeben, der alternative Mr. Fairleys Rechtsanwalt Morgan über die Sache zu Rate zu ziehen. Ist es nicht möglich, ihn schon früher davon zu benachrichtigen? Warum nicht gleich heute? »Ich kann Ihnen dies nur erklären«, erwiderte Miss Halkamp, »indem ich in gewisse Einzelheiten in Bezug auf meiner Schwester Verlobung eingehe, welche zu erwähnen mir heute Morgen weder notwendig noch wünschenswert schien.« »Sir Percival Glyde Sweck bei seinem Besuche hier am nächsten Montag ist, den Zeitpunkt seiner Vermählung festzusetzen, der bis jetzt völlig unbestimmt geblieben ist. Er wünscht sehr, dass dieselbe vor Ende des Jahres stattfinde.« »Kennt Miss Fairley diesen Wunsch?« fragte ich begierig. »Sie hat keine Ahnung davon, und nach dem, was sich zugetragen hat, werde ich nicht die Verantwortlichkeit übernehmen, sie darüber aufzuklären.« »Sir Percival hat seine Wünsche nur gegen Mr. Fairley ausgesprochen, welcher mir selbst gesagt hat, dass er als Lauras Vormund bereit und erfreut ist, dieselben zu fördern. Er hat an Mr. Gilmore, den Geschäftsführer der Familie in London, geschrieben. Mr. Gilmore ist zufällig augenblicklich geschäftehalber in Glasgow, und in seiner Antwort hat er vorgeschlagen, auf seinem Rückwege nach London in Limeridge House vorzukommen.« Er wird morgen ankommen und einige Tage dableiben, um Sir Percival Zeit zu geben, seine Sache zu führen. Wenn ihm dies gelingt, so will Mr. Gilmore nach London zurückkehren und seine Instruktionen in Bezug auf den Heiratskontrakt meiner Schwester mitnehmen. Jetzt begreifen Sie, Mr. Hartwright, warum ich sage, dass wir bis morgen auf juristischen Rat warten müssen. Mr. Gilmore ist der alte, erprobte Freund und Ratgeber zweier Generationen von Fairleys und wir können ihm vertrauen wie sonst niemandem. Der Heiratskontrakt. Der bloße Klang dieses einen Wortes durchdrang mich mit einer eifersüchtigen Verzweiflung, die Gift für meine höheren und besseren Gefühle war. Ich fing an, es ist schwer, dies zu bekennen, aber ich darf vom Anfange bis zum Ende der fürchterlichen Erzählung, zu der ich mich jetzt verpflichtet habe, nichts verschweigen. Ich fing an mit einer hassenswerten Hoffnung an die unbestimmten Anklagen, welcher der anonyme Brief gegen Sir Percival Glyde enthielt, zu denken. Wie wäre es, wenn jene wilden Beschuldigungen eine Grundlage von Wahrheit hätten? Wie wäre es, wenn diese Wahrheit bewiesen werden könnte, ehe die verderblichen Worte der Einwilligung gesprochen oder der Heiratskontrakt unterzeichnet wurde? Ich habe seitdem zu glauben versucht, dass die Gefühle, welche mich damals belebten, nur auf das Reinste der Interessen von Miss Fairley gerichtet waren. Aber es ist mir nie gelungen, mich so zu täuschen, dass ich es wirklich geglaubt hätte, und ich darf jetzt auch andere darüber nicht in Ungewissheit lassen. Das Gefühl begann und endete in einem unbekümmerten, rachsüchtigen, hoffnungslosen Hasse gegen den Mann, der sie heiraten wollte. »Wenn wir etwas entdecken wollen«, sagte ich unter dem neuen Einflusse sprechend, der mich jetzt leitete, »so dürfen wir keine Minute mehr unbenutzt verfließen lassen. Ich schlage noch einmal vor, dass wir zuerst den Gärtner zum zweiten Male befragen und dann unsere Nachforschungen im Dorfe fortsetzen.« »Ich denke, ich kann Ihnen in beiden Fällen behülflich sein«, sagte Miss Halcombe aufstehend. »Lassen Sie uns sogleich gehen und zusammen alles das tun, was uns als das Beste erscheint und in unserer Macht liegt.« Ich hatte meine Hand auf der Klinke der Tür, um letztere für sie zu öffnen, aber ich zögerte plötzlich, um eine wichtige Frage zu tun, ehe wir aufbrachen. »Eine Stelle in dem anonymen Briefe«, sagte ich, »enthält genaue persönliche Beschreibungen. Sir Percival Glydes Name wird nicht genannt, soviel ich weiß. Können Sie mir sagen, ob jene Beschreibung auf ihn passt?« »Aufs Genaueste, sogar darin, dass sie sein Alter als 45 Jahre angibt.« 45 und sie war noch nicht 21. Männer seines Alters heiraten alle Tage Mädchen in dem ihrigen«, und die Erfahrungen haben jene Heiraten oft als die glücklichsten bezeichnet. Ich wusste dies und dennoch fügte die Erwähnung seines Alters, als ich es mit dem ihrigen verglich, noch viel zu meinem blinden Hasse und Misstrauen gegen ihn hinzu. Ganz genau, fuhr Miss Halcombe fort, selbst bis zur Narbe auf seiner rechten Hand, welche die Narbe einer Wunde ist, die er vor Jahren auf seinen Reisen in Italien empfing. Es unterliegt keinem Zweifel, dass jede Eigentümlichkeit seiner äußeren Erscheinung dem Schreiber des Briefes genau bekannt ist. Es wird sogar eines Hustens erwähnt, der ihn belästigt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, auch das hat seine Richtigkeit. Er selbst behandelt die Sache leicht, obgleich es seine Freunde zuweilen besorgt um ihn macht. Ich setze voraus, dass man nie etwas gegen seinen Charakter gehört. »Mr. Hartwright, ich hoffe, Sie sind nicht so ungerecht, jenen schändlichen Brief auf sich einwirken zu lassen.« Ich fühlte, wie das Blut mir in die Wangen drang, denn ich wusste, dass er allerdings auf mich eingewirkt hatte. »Ich hoffe nicht«, entgegnete ich verwirrt, »vielleicht hatte ich kein Recht, eine solche Frage zu tun.« »Es ist mir nicht unlieb, dass Sie sie taten«, sagte sie, »denn es setzt mich in den Stand, Sir Percivals Rufe Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Weder ich noch meine ganze Familie, Mr. Hartwright, haben je ein Wort gegen ihn auch nur flüstern hören. Er hat mit Erfolg zwei bestrittene Wahlen bestanden und ist unverletzt aus der Feuerprobe hervorgegangen. Ein Mann, der das in England kann, ist ein Mann, dessen Charakter sicher steht.« Ich öffnete schweigend die Tür für sie und folgte ihr hinaus. Sie hatte mich nicht überzeugt. Wäre ein Engel selbst vom Himmel herabgestiegen, um ihre Worte zu bestätigen, und hätte er vor meinen sterblichen Augen sein Buch geöffnet, es würde mich dennoch nicht überzeugt haben. Wir fanden den Gärtner wie gewöhnlich bei der Arbeit. Keine von unseren Fragen konnte auch nur eine einzige Antwort aus der undurchdringlichen Dummheit des Burschen herausbringen. Die, welche ihm den Brief gegeben hatte, war eine ältliche Frau. Sie hatte kein Wort mit ihm gesprochen und war sehr eilig südwärts davongegangen. Das war alles, was der Bursche uns sagen konnte. Das Dorf lag südwärts vom Hause, folglich gingen wir dann ins Dorf. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. Januar 2024.